Die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas würdigen die eigenschöpferische Idee der unvergleichlich großen Menschen von Baek Do-san für die Wertschätzung der Jugend. Der junge Mann von Seoul, Park In-ho und weitere Südkoreaner sprachen voller Bewunderung, die Entwicklung der Jugendlichen vom Norden, was heute die Menschen der Welt in Erstaunen setze, sei losgelöst von der Politik vom Heerführer Kim Jong-il für die Liebe zur Jugend undenkbar. Kim Jong-il habe dafür gesorgt, dass die Jugendorganisation, die als starke Stütze für das Gedeihen der Nation gelte, nach dem Präsidenten Kim Il-sung genannt werde. Er sei ein hervorragender Führer der koreanischen Jugendbewegung gewesen. Die Massenmedien wie die Zeitungen und Sender und die Experten von Südkorea unterstrichen, Marschall Kim Jong-un betreibe aktiv die Politik der Liebe zur Bevölkerung verschiedener Kreise und Schichten. Er richte auf die Arbeit mit den Jugendlichen der neuen Generation und die Politik für Wertschätzung der Jugend besondere Aufmerksamkeit. Die heroischen Großtaten und die schönen Taten der Jugendlichen, die der Politik von Marschall Kim Jong-un für die Wertschätzung der Jugend zu verdanken seien, seien in der südkoreanischen Gesellschaft und anderen Ländern unvorstellbar.